Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag, 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer weiteren Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. In der vergangenen Woche hatten wir bereits den ersten Teil einer Lesung aus dem Berliner Mehringhof gespielt. Dort wurde am 9. Dezember 2020, also schon vor einiger Zeit, ein Buch vorgestellt oder eine Buchreihe von mit dem Titel Murder Incorporated von den beiden Autoren Mumia Abu-Jamal und Stephen Vittoria. Es ging im Wesentlichen war die Lesung aus dem Band 1, wo es um den Massenmord an den Indigenen der Amerikas ging und um die Kolonialisierung dieses Erdteils durch EuropäerInnen. Und heute werden wir noch ein weiteres Stück aus dieser Lesung hören und dazu aber, weil es ja letzte Woche sehr wortlastig war, diese Woche mehr Musik. Und zwar aus der Frimo-Mia-Bewegung, da haben sich einige Hits im Bereich Hip-Hop, Rock oder auch Punk-Rock angesammelt über die Jahre und wir werden mal einige hier spielen. Es gibt auch einen Ska-Reggae-Song, der in Berlin sogar entstanden ist, allerdings mit internationaler Beteiligung von vielen Musikerinnen und Musikern. Das könnt ihr heute hier alles hören in der Sendung. Und was mich besonders freut, der Kollege Tim, der ja früher öfter in Radioaktiv zu hören war und heutzutage sich viel mehr um die Geschicke der freien Radios in Berlin und Brandenburg kümmert, der wird mittendrin auch mal zu hören sein, zumindest in der Aufzeichnung, weil er hat damals diese Sendung, die ja auch live aus dem Mehringhof gesendet wurde, auf unserem Frequenzen damals moderiert und er kommt hier gelegentlich auch zu Wort. Und jetzt, without further ado, ein kleiner Song und dann geht's los. Free the man, free mom. That's right. Kapitel 10. Wir widmen dieses Kapitel den mutigen Frauen und Kindern, die sich durch zivilen Ungehorsam den Mächten des Empire entgegengestellt haben, ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit, ihren Wohlstand oder ihr Erbe. Diese Individuen haben dem Monster, dem Ungeheuer, in die Augen gesehen und haben gesagt, nein, diesmal nicht. Es waren also kompromisslose Aufständische, die uns beide inspiriert haben. Es sind Beispiele, die in unserem Geist lebendig bleiben, als Beispiel von Mut und Heroismus und Courage. Und keiner von diesen mutigen Menschen hatte eine Uniform an. Anstatt die herrschende Klasse zu schützen mit den Mitteln und Mechanismen der imperialen Macht, also Geld, Waffen und Gewalt, benutzten sie Worte, Ideen, zivilen Ungehorsam und mutige Aktionen, um gegen das Monster zu kämpfen. Die Zapatisten haben das am besten formuliert: Unsere Worte sind Waffen. Ganz ähnlich sagt Howard Zinn, auf der anderen Seite stehen großartige Kräfte, enorme Kräfte, Geld, politische Macht und die großen Medien. Auf unserer Seite stehen die Menschen der Welt und eine Macht, die größer ist, die stärker ist als Geld oder Waffen, die Wahrheit. Zyniker werden solche Menschen und ähnliche Menschen als Don Quixotes darstellen, die zwar ehrenwert sind, aber aussichtslos kämpfen. Doch diese misanthropen Stimmen, diese Verteidiger des Status quo, werden unsere Freiheitskämpfer letzten Endes zu lächerlichen Figuren machen, die völlig dumm sind, wenn sie für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Sie werden sie lächerlich machen und ihren Charakter herabsetzen. Sie werden sie bestenfalls als hoffnungslose Romantiker darstellen oder als lächerliche Clowns. Diese praktisch orientierten Kritiker werden die Taten solcher Menschen als eine Art Idealismus, der beinahe schon wahnsinnig ist, darstellen. Zwar edelmütig, aber völlig absurd. Und wenn diese Versuche der Dämonisierung scheitern, dann wird das heutige Machtsystem diese Rebellen, wird ihnen kriminelle Verbrechen vorwerfen und ihnen Verrat vorwerfen. Und die herrschende Klasse stellt diese Träumer sozusagen als schwach und ohnmächtig und sinnlos zu. Im Brief an einen Freund schrieb Präsident John Kennedy Folgendes, sehr Aufschlussreiches: Der Krieg wird existieren, wird bis zu dem fernen Tag existieren, wenn der Kriegsdienstverweigerer dieselbe Reputation, dasselbe Prestige genießt wie heute der Krieger. Als Miguel de Cervantes seine Don Quixote-Geschichte im frühen 17. Jahrhundert schrieb, wurde das als Komödie, als Farce gesehen. Doch nach der Französischen Revolution wurde sein Roman sehr verbreitet und beliebt aufgrund dieses Kernthemas, dass einzelne Menschen Recht haben können, während die gesamte Gesellschaft völlig im Unrecht ist. Ich zitiere nochmal Howard Zinn, wie der diese uralte Manipulation darstellt. Ziviler Ungehorsam ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ziviler Gehorsam. Unser Problem ist, dass Menschen in der gesamten Welt den Anordnungen von Führern gehorchen und Millionen umgebracht wurden aufgrund dieses Gehorsams. Unser Problem ist, dass Menschen überall auf der Welt gehorsam sind, im Angesicht von Hunger und Armut und Dummheit und Krieg und Grausamkeit. Unser Problem ist, dass die Menschen gehorsam sind, während die Gefängnisse voll sind von Menschen, die kleinen Diebstahl begangen haben, und die großen Diebe dagegen das Land regieren. Das ist unser Problem. Ende des Zitats. Der Kern von zivilem Ungehorsam ist die Fähigkeit, authentisch zu leben im Angesicht von Ungerecht. Und das erste Wort, was wir aussprechen müssen, egal ob es um die Mordmaschine geht, die ökonomische Vergewaltigung, die Rassisten, die Frauenfeinde, die sich an dieses destruktive patriarchale System klammern. Das erste Wort, was wir ihnen entgegenhalten müssen, ist ein Nein. Dick Gregory beschreibt die Bedeutung des Wortes Nein. Wenn man sich die Geschichte von Jesus Christus ansieht, dann kommt immer wieder das Wort Nein. Die Leute meinten, schau mal, wir wollen dich nicht umbringen. Der große Typ kam hier gerade rein und meinte, die Juden sind verrückt. Wir möchten euch nicht umbringen, aber sag einfach, dass du nicht der Sohn des Vaters bist, des Herrgotts. Und Jesus sagte nein. Er sagte einfach nein. Könnt ihr euch das vorstellen? Christus sagt nein. Und dieses Nein brachte ihn um. Am 2. November 1965, als der Quaker aus Baltimore namens Norman Morrison sich umbrachte, sich verbrannte vor dem Pentagon von Robert McNamara, also sich verbrannte, da sagte er nein. Als Mary Harris Mother Jones, die gefährlichste Frau Amerikas, wie sie 1902 genannt wurde, aufgrund ihrer erfolgreichen Organisierung von Bergarbeitern gegen die Besitzer und die dann einen Marsch der Kinder von Philadelphia nach New York zu Präsident Theodore Roosevelt organisierte, aufgrund der schlechten Arbeitsschutzgesetze für Kinder, da sagte sie nein. Im frühen Morgen des 28. Juli 1969 in der Christopher Street in Manhattan, in einer bekannten schwulen Bar, bekannt als Stonewall Inn, die Gäste dort schrien massenhaft nein zu der ständigen Belästigung durch die Neandertaler der New Yorker Polizei und brachten dadurch die moderne LGBT-Bewegung hervor, die jetzt neuerdings LGBTQIA heißt, was den Status quo herausfordert, der immer alles in klaren Dichotomien halten will. 1970 im Berkeley Community Theater auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges war ein Genie aus Seattle und er schrie also heraus ein Gedicht gegen den Krieg und Hendrix hat ja dieses berühmte Lied Star Spangled Banner. The flag was still there, big deal heißt es darin. Und das war die Art, wie Jimmy Nein gesagt hat. Nat Turner hat Nein gesagt. Chief Joseph, John Brown, Emma Goldman, Andrea Dworkin, Dalton Trumbo, Asata Shakur, Harvey Milk hat Nein gesagt. Cesar Chavez und Dolores Huerta haben Nein gesagt. Tecumseh und Sitting Bull, Celia Sanchez, Ruben Salazar, Jill Scott Heron sagte Nein und Selma James, Arundhati Roy und Gary Webb, Bernadette Dorn, Muhammad Ali, Vito Rosso, Fred Hampton, Public Enemy und Mario Savio, Allen Ginsberg und Lawrence Ferlinghetti, Sacco und Vanzetti, Daniel und Philip Berrigan, Sojourner Truth, Ellsberg, Manning, Greenwald, Snowden und die gesamte Occupy Wall Street Bewegung sowie die unbekannten Krieger in der Geschichte, die sich Goliath entgegengestellt haben und gesagt haben, nicht jetzt, niemals, nein. Wie diese zwei bedeutenden Meuterer. Wir sagen alle nein. Mumia Abu-Jamal. Wir sind hier immer noch auf der 88.4 in Berlin, auf der 90,7 MHz in Potsdam. Ihr hört die Lesung aus dem Buch Murder Incorporated. Und gleich geht's hier weiter. Gut, vielen Dank, Stephen Summers. Wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Programms. Bevor wir aufhören, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr spenden könnt, wenn ihr das möchtet. Das müsst ihr natürlich nicht. Aber seit dem Beginn der Corona-Krisen sind Spenden selten geworden. Auf dem Bild, also auf dem Bildschirm, sind jetzt die Bankverbindungen zu sehen falls ihr spenden möchtet. Ich möchte allen Beteiligten danken. Als erstes natürlich Darnell Stephen Summers, der die Lesung aus Murder Incorporated vorbereitet hat und sein ganzes Leben der Freiheit, der Gerechtigkeit und dem Frieden gewidmet hat. Ich möchte mich auch bei der Buchhandlung Schwarze Risse bedanken, für die Organisation dieser Veranstaltung und auch beim Netzwerkförderverein, der uns hinsichtlich der Kosten für diesen Abend unterstützt. Ich möchte mich bedanken beim Meringhof Berlin, der es uns erlaubt hat, seine Einrichtung für die Produktion dieses Programms zu nutzen. Und ich möchte unseren Dolmetschern danken, die mehr als anderthalb Stunden für uns gedolmetscht haben, damit die Leute im Internet und die Hörer im Radio auch etwas von der Lesung haben. Ich möchte mich auch bedanken beim Freien Radio Berlin-Brandenburg für die Ausstrahlung dieser Veranstaltung und dafür, dass sie Mumias Kommentare und seinen Fall so viele Jahre lang im Äther halten. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unseren wunderbaren Technikern, die das alles hier möglich gemacht haben, das Video-Streaming und den Ton. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich möchte natürlich allen bei Free Mumia Berlin Organisierten danken und den vielen Gruppen und Einzelpersonen, die dazu beigetragen haben, dieses Ereignis in ganz Berlin und im Internet zu bewerben. Ihr wisst, wer ihr seid. Im Namen von Free Mumia Berlin möchte ich unsere Dankbarkeit für eure Unterstützung zum Ausdruck bringen, eure Unterstützung im Kampf für die Freiheit Mumias über so viele Jahre. Ich möchte auch Prison Radio in den USA danken. Sie sind eine Art Rettungsanker für Gefangene und haben jahrzehntelang Mumia Abu-Jamal unterstützt. Guckt euch mal oder hört euch mal Mumias fast wöchentlichen Podcast auf Prison Radio an. Da müsst ihr auf prisonradio.org gehen, auf Journalisten klicken und dann nach dem Namen Mumia Abu-Jamal suchen. Und ein Bild dieser Webseite müsste jetzt auch zu sehen sein. Prison Radio ist natürlich der Verleger aller drei Bände von Murder Incorporated von Mumia Abu-Jamal und Stephen Vittoria. Wenn ihr alle drei Bände oder auch nur einen Band bestellen wollt, dann geht doch auf die Webseite über Mumias Sendung, wie vor einer Minute beschrieben, klickt auf die Bücher und dort könnt ihr ein Exemplar bestellen. Ihr müsst vielleicht etwas Geduld haben, denn aufgrund von Corona kann die Postzustellung etwas länger dauern als sonst, vor allem wenn ihr von außerhalb der USA bestellt. Ich habe diese Veranstaltung verfolgt, also gerade auch die Kommentare im Chat, und ich habe gesehen, dass der wunderbare Michael Schiffman bisher jede Frage beantwortet hat im Chat, deswegen gibt es gar keine Fragen, die wir jetzt hier noch beantworten müssen. Ich möchte deswegen, bevor wir schließen, die Gelegenheit nutzen, um euch an Mumias anhängiges Berufungsverfahren zu erinnern. Wir haben erfahren, dass eine Entscheidung darüber, wann das Verfahren wieder aufgenommen wird, unmittelbar bevorsteht. Wir werden unser Bestes tun, um über das Gerichtsverfahren und die Solidaritätsbewegung für Mumia zu berichten, sobald es Neuigkeiten gibt. Das Verfahren wird darüber entscheiden, ob nach fast 4 Jahrzehnten die weltweite Bewegung für die Freiheit Mumias Erfolg hat und Mumia Abu-Jamal endlich nach Hause gehen kann. Um aktuelle Informationen zu erhalten oder um euch am Kampf für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal zu beteiligen, würde ich empfehlen, dass ihr vor allem 2 Webseiten im Auge behaltet. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber hier möchte ich 2 hervorheben. In den Vereinigten Staaten gibt es die Webseite der Mobilisierung für Mumia. Das müsste jetzt im Bild zu sehen sein. Ist das jetzt im Bild zu sehen? Scheinbar noch nicht. Also es gibt 2 Webseiten. Die eine ist die Webseite der Mobilisierung für Mumia in den USA und dann gibt es noch in Deutschland die Webseite freiheitfuermumia.de. Also wir werden diese Webseiten posten auf dem YouTube-Kanal. Also unter der YouTube-Aufnahme werden diese Webseiten gepostet. Vielleicht guckt ihr da in einer halben Stunde oder morgen, dann müsst ihr das spätestens dort zu sehen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind in einer Minute fertig. Diese Videoaufnahmen sind im YouTube-Kanal von Anton Nestin zu sehen. Die werden dort bleiben. Ihr könnt dort Kommentare hinterlassen. Ihr könnt auch da die Aufzeichnung an Freunde, Angehörige, Genossinnen schicken. Ihr könnt das teilen. Ich verabschiede mich jetzt und ich möchte schließen mit den Worten: Free Mumia, free them all. Freiheit für Mumia, Freiheit für Sie alle. Vielen Dank. Ja, damit sind wir hier jetzt auch raus aus der Übertragung der Lesung Murder Incorporated, eine Buchreihe von Mumia Abu-Jamal und Steven Vittoria. Die Lesung mit Steven Summers wurde für euch live übertragen aus dem Mehringhof in Berlin. Ihr habt die Abmoderation gehört. Es ging also um die lange und brutale auch Geschichte in den Amerikas durch Kolonialismus, durch genau wirtschaftliche, religiöse und sonstige Barbareien, die begangen worden sind. Das Buch ist also zu bestellen, zum Beispiel zu beziehen über die schwarzen Risse im Mehringhof. Ihr habt es gehört, kann ein bisschen länger dauern, aber liest sich, glaube ich, auch vor allen Dingen sehr gut, wenn wir das so gehört haben, ja, wie wir das hier eben gehört haben. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Musik, denn die Leute hier haben ein bisschen kürzer geplant, weil eigentlich ja noch eine Feedback-Runde kommen sollte. Das ist jetzt durch die entsprechenden Antworten, die schon passiert sind im Stream, anscheinend nicht mehr nötig gewesen. Ist aber nicht so schlimm. Ihr bekommt jetzt noch ein bisschen Musik auf die Ohren, bevor es dann mit dem normalen Programm hier im Freien Radio Berlin-Brandenburg weitergeht. Ihr hört als erstes einen Song von Rod Stars, von Rebel Diaz. Der heißt Free 'em All, People's Remix. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Rockstars. South Bronx. Can't get enough. Shot City, Santiago, worldwide. Here we go now. Look. Now I ain't need no bids yet, but it's time to take some action. They locking us up, not giving a up, cause they got us all distracted. Ain't learned shit in my classes, so I'm reading some of this Malcolm. They follow my moves all week on Twitter, so this is a tweet I'ma reconsider. Our deck be X, man. Hunts point off the express train. We marching, protesting, we rising, so let me explain. We under attack, so we gotta fight back, so don't think that I'm stressing. It's raining, oppression, so I'm training, no question. Mutulu, Suniata, I'm screaming hands off Asada. Why bother? Cause I'm a problem, and you won't see me get called up. They know where I've been, who I live with. Police be thinking I'm a bad boy, cause I'm rocking at the Rock, guarding the Bronx, so please turn up that sound, boy. It's time to free Mamiya, we gotta bring them home. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. The people gotta show me, we screaming now for show. Enough of what you got, but we ain't at the mountaintop. From the campus to the parking lot, hip hop don't stop. I breathe at nomadic cause havoc. Exile born in London town. Next thing, north side, north stars. Where I grew up in the underground. Rhyme fest, Cap D, juice held down to Shadtown. I'll never be a snitch, always put up a fight. The struggle right here is the story of my life, and I can't just be like whatever, cause it feels like forever that we not living right. Take time to repent, write a visit of a letter. I don't talk to the fans, cause the fans got me fed up. Sign to free Mamiya, we gotta bring them home. Freedom for Oscar Lopez, that everybody know. The people gotta show me, we screaming now for show. But what we need is freedom, we screaming free them all. Free them all, free them all now. I can't get enough of what you got, but we ain't at the mountaintop. From the campus to the parking lot, hip hop don't stop. I breathe at all that. We don't work for no money, we do it for the hood. Someone means something to me. I'm from the shy where they bang, cause they're hungry for a five to your chest like Jordan or Penny. So what I look like, skirt. How the world ran by some racist nerds. Never mind that, let's make a little track. Free Leonard Peltier, that's the hook right there. Right there.

wrong when the word freedom's involved. Yo, my forefathers hung in trees to be frisked and peace. Got into slavery but still kept the penitentiary. And now freedom got a shotgun and shells with your name. Release the hot ones and let freedom ring. I'm a former prisoner, Hollywood visitor. Dance for cats segregated on wax. My color got me handy. Cap, Anus, and Andy. For the freedom they just won't hand me. My name is Mumia Abu-Jamal. A rainbow nation, at peace with itself and the world. Freedom, 'cause there's not a lot of time. Your heart, body, soul, and your mind is so true, and they've been hurting so long. That's the reason why we named this song. Freedom. 'Cause there's not a lot of time. Your heart, body, soul, and your mind is so true, and they've been hurting so long. That's the reason why we named this song. Freedom. That's the reason why we named this song. From Death Row, this is Mumia Abu. Now hear this. Para eliminar totalmente el racismo. Ja, ihr hört immer noch 88,4 in Berlin, 90,7 Megahertz in Potsdam oder zum Beispiel in Werder an der Havel. Genau, das ist die Musik zur Lesung Murder Incorporated, eine Spurensuche nach der Geschichte der Amerikas, der beiden Amerikas, also Nord und Süd von unten. Lesungen und Gespräche aus den ersten beiden Bänden von Murder Incorporated. Das Buch von Mumia, beziehungsweise die Buchreihe von Mumia Abu-Jamal und Stephen Vittoria. Es gab ja eine Lesung mit Stephen Summers, dem langjährigen, auch unter anderem Black Panther-Aktivisten, über Kolonialismus, Massenmord und White Supremacy aus Perspektive der Betroffenen seit Beginn der europäischen Landnahme bis zur zugespitzten Gegenwart. Mumia Abu-Jamal ist ein gefangener Journalist seit 1981. Und Stephen Vittoria, der Co-Autor, ein Filmemacher aus New Jersey. Stephen Summers, der hier gelesen hat, war Vietnam-Veteran, Zeitzeuge der Black Power-Bewegung in den USA und Antikriegsaktivist. Free Mumia Berlin, die Gruppe, hat diese Lesung veranstaltet am 39. Haftjahrestag des afroamerikanischen Journalisten und ehemaligen Black Panthers Mumia Abu-Jamal, der um die Wiederaufnahme seines Verfahrens kämpft. Laut Amnesty International beruht seine ursprüngliche Verurteilung im Jahr 1982 auf schweren Verfassungsbrüchen und politischer Einflussnahme. Viele hoffen auf seine baldige Freilassung. Eine länderübergreifende Bewegung kämpft dafür seit vielen Jahren. Mumia Abu-Jamal ist regelmäßig mit deutschen Übersetzungen seines Podcastes von Prison Radio in der Sendung Radioaktiv Berlin zu hören, die ihr auch hier auf dem Freien Radio Berlin-Brandenburg hören könnt. Die Leute sind mit der Lesung schon durch. Die haben ein bisschen großzügiger geplant, dass das Q&A sozusagen, die Frage-Antwort-Sachen waren dann schon schneller vorbei als gedacht. Ihr habt das Ganze mit einer Simultanübersetzung gehört, wenn ihr denn zugehört habt. Wenn ihr das verpasst haben solltet, dann könnt ihr sehr gerne auf die Seite von Radioaktiv Berlin gehen. Das ist also radioaktivberlin.blogsport.com.

Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Radioaktiv Berlin, diese Woche etwas musikalischer, nachdem wir die vergangene Woche sehr extrem wortlastig waren, selbst für unsere Verhältnisse. Hier ein Song, den Mila Morgenstern gemacht hat über Mumia Abu-Jamal. Der wurde im April 2021 auf einer Kundgebung für die Freiheit des amerikanischen Journalisten uraufgeführt. Hier allerdings eine Studioversion. Free up in the jungle. Calling the Spirits of Justice, Free Mumia Abu Jamal, dieser Song von Mila Morgenstern, uraufgeführt am 24. April 2021 auf einer Kundgebung für die Freiheit des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu Jamal in Berlin. Anlass war der 67. Geburtstag des Journalisten, er sitzt seit 1981 in Haft. Er ist nach wie vor publizistisch tätig, nicht nur als Journalist und Radiokommentator, was wir ja oft in der Sendung hören, sondern eben auch als Buchautor. Heute hatten wir ja anfangs in der Sendung den zweiten Teil aus einer Lesung aus seinem Band Murder Incorporated. Und die Sendung ist jetzt fast zu Ende. Wie immer hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal in dieser Sendung das letzte Wort. Vorher möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auch einen Podcast gibt, und zwar unter radioaktivberlin.nostate.net könnt ihr diese und vorangegangene Sendungen finden. Ihr könnt auch gerne sie weiterverbreiten auf Social Media oder auf Listen und Internetforen eures Vertrauens an Freunde und Bekannte verschicken. Wir freuen uns darüber. Und ich bin in circa 2 Wochen hier wieder auf diesem Äther zu hören. Bis dahin macht's gut und ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus und ihr hört jetzt gleich noch Mumia. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.